ist halt nicht irgendwie die grundlegende Frage, irgendwie, wie können wir was durchsetzen, zu beantworten, weil so ein Betriebsrat kann, ich meine, das ist der allgemeinste Spruch, den es gibt, ein Betriebsrat ist immer so stark irgendwie wie die Belegschaft, und wenn die keinen Druck von unten macht, dann passiert da oben nichts. Aber ich meine, so ist es halt, und deswegen haben wir eigentlich gesagt, so, ihr könnt irgendwie dieser Frage, wie ihr euch durchsetzen könnt, der könnt ihr nicht entgehen, indem man da einfach nur irgendwie einen Stimmzettel abgibt. Oder? Ja. Also eigentlich haben wir in den Flugblättern zum einen erstmal die alltäglichen Konflikte aufgegriffen, also die Frage von Lohn, von Arbeitszeit, haben aber auch halt versucht, die in einen größeren Rahmen zu stellen und zu sagen, es ist irgendwie kein Zufall, dass eine Einführung meinetwegen auch von einer bestimmten Technologie, wie so eine automatische Beantwortung, wenn man da anruft, dass man dann irgendwie, ne, dass das irgendwie zu nicht zu einer Erleichterung von der Arbeit irgendwie führt, sondern eher dazu, dass ein paar Leute noch sehr viel mehr Stress haben und ein paar andere Leute halt irgendwie sich einen anderen Job suchen können. Also wir haben schon versucht, diese vereinzelten Konflikte in einen größeren Rahmen zu stellen. Und halt auch zu sagen, dass wir eine Lösung nicht allein darin finden können, uns immer wieder entlang irgendwie von der Hoffnung auf einen besseren Job oder irgendwie vielleicht kann ich irgendwie doch noch mit einer flexiblen Arbeitszeit mein Leben da irgendwie sich die Arbeit und Hausarbeiten, wie auch immer, alles unter einen Hut kriegen, dass das auf Dauer halt keine Perspektive ist, halt vor allem auch nicht dieses individuelle ich schlag mich schon durch. So, ne? Das war halt auch eine Intention so von den Flugblättern, das klar zu machen. Was halt vor allem im dritten, jetzt aber im vierten Flugblatt noch wichtig ist, ist der Punkt, dass man müsste irgendwie Callcenter halt auch irgendwie in die Frage von welche gesellschaftliche Entwicklung gibt es stellen. Also ich denke, dass Callcenter so, wenn es zu einer Krise geht, vor allem irgendwie auch zu einem Einbruch von Geldbewegungen oder wie auch immer, sind die halt irgendwie in erster Linie betroffen. Also irgendwie müsste man diese Frage von neue Jobs und wie hängen sie zusammen mit irgendwie Kundenkonjunktur und so weiter, das müsste man schon, also das haben wir vor, noch genauer zu darzustellen oder in die Diskussion zu bringen. Ja. Ja, ich denke, dann kannst du noch ein Fazit machen. Ja, vielleicht eine Ergänzung zu dem Teil. Also was natürlich noch für uns eine offene Frage ist, wir haben ja am Anfang gesagt, was uns interessiert, hauptsächlich auch an den Auseinandersetzungen und Callcenter ist, wo halt quasi so aus diesen Konflikten auch ein Beitrag zu einer größeren Bewegung oder zu Ansätze zu einer neuen Offensive im Klassenkampf oder so entstehen kann. Und das ist natürlich, das bleibt natürlich theoretisch, solange es diese Ansätze nicht so offensichtlich gibt, also diese Kämpfe. Marco hat ein paar aufgezählt, die es gibt. Wir wissen auch von anderen Streiks, kleineren Geschichten auch in anderen Ländern, also Frankreich oder England. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt da sich schon sowas ankündigt, wo wir uns dann darauf beziehen können. Das ist natürlich ein Problem, also auch in dem, wenn wir jetzt Flugblätter machen und wie wir uns dann darauf beziehen. Und es ist halt auch ein Widerspruch zum Teil, der immer wieder auftaucht, dass wir einerseits immer diese, wir nennen das dann Mikrokonflikte, also diese täglichen Auseinandersetzungen um Lohn, um Arbeitszeit, Schichtarbeit, was weiß ich, Arbeitsintensivierung, Überwachung, natürlich thematisieren und auch genau gucken, wie wir uns drin verhalten, wie sich die anderen Arbeiterinnen darin verhalten, aber dass wir schon sehen, dass wir aus diesen täglichen Konflikten nicht unbedingt so ein Sprung so notwendigerweise da kommt irgendwie hin zu sowas wie antikapitalistische Bewegung oder irgendwie so. Also wobei das kann man auch nicht herbeireden und man braucht jetzt auch nicht groß drüber jammern, weil das ist nicht unsere Aufgabe, da jetzt irgendwie Vorschläge zu machen, ja, dann macht ihr halt das und dann geht das oder so, weil das so funktioniert das halt nicht. Aber es ist halt schon wichtig, das immer wieder so als Widerspruch im Kopf zu behalten, weil sonst landet man sehr schnell auch in dieser, ich sag jetzt mal, betriebsrätlichen, gewerkschaftlichen Spiele, so, wir kümmern uns halt um diese Konflikte und dann passiert halt irgendwann mal schon was. Also es ist schon wichtig, immer wieder diese Frage zu stellen, so wo kommt denn der Sprung oder wo entsteht sowas? Das ist auch diese Diskussion, eben auch Callcenter oder die Auseinandersetzung da in so einen Zusammenhang zu stellen mit Klassenantagonismus insgesamt oder Krise oder solchen Geschichten, wo dann zumindest sowas auch diskutierbar wird.